Am Strand aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Am Strand. Das helle Ufer schimmert feucht vom Schaum der Welle, die entwich. In silbern flirrendem Geleucht verliert sich fern sein letzter Strich. Die Segelboote fliegen aus. Von Mitternacht, von Norden her, kommt eine Woge, hoch und kraus. Geliebtes Meer, geliebtes Meer. Ende von Am Strand, aufgenommen von Sonja.